Das war es auch schon fast im Soundcheck, in dem es heute um Klassiker der Synthesizer-Musik ging. Gerade hörten wir noch Rubicon Part 1 von Tangerine Dream und den Abschluss macht Cluster aus dem Jahr 1976 mit dem Stück In Ewigkeit. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss.